Und der Engel Jahwes zog aus dem Gilgal hinauf nach Bochim. Ihr aber dürft mit den Bewohnern dieses Landes kein friedliches Abkommen treffen, sondern müsst ihre Altäre zerstören. Aber ihr habt meinem Befehle nicht gehorcht, was habt ihr getan? Nun sage ich euch, ich werde sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu Stacheln in euren Seiten und ihre Götter für euch zum Fallstrick werden. Während aber der Engel Jahwes diese Worte zu allen Israeliten redete, fing das Volk laut zu weinen an. Daher heißt jene Örtlichkeit Bochim. Und sie opferten dort Jahwe. Als nun Josua das Volk entlassen hatte, da machten sich die Israeliten auf den Weg, um das Land in Besitz zu nehmen, ein jeder nach seinem Erbbesitz. Und das Volk diente Jahwe, solange Josua lebte und die Vornehmen, die Josua überlebten, die alle die großen Taten Jahwes gesehen hatten, die er für Israel set. Da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht Jahwes, im Alter von 110 Jahren. Und man begrub ihn im Bereiche seines Erbbesitzes, in Timnath-Heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gas. Dazu wurde jenes ganze Geschlecht zu seinen Vätern versammelt, und es kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, Leute, die Jahwe nicht kannten noch die Taten, die er für Israel getan hatte. Und die Israeliten taten, was Jahwe missfiel, und verehrten die Baale und verließen Jahwe, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten weggeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, solchen aus den Göttern der Völker, die rings um sie hier wohnten, und warfen sich vor ihnen nieder und reizten damit Jahwe. Als sie aber Jahwe verließen und den Baal und die Astarten verehrten, da entbrannte der Zorn Jahwes über Israel und er gab sie Plünderern preis, die mussten sie plündern, und verkaufte sie in die Gewalt ihrer Feinde ringsum, so dass sie vor ihren Feinden nicht mehr standzuhalten vermochten. Wohin sie immer zogen, war die Hand Jahwes wieder sie zu ihrem Unheil, wie Jahwe gedroht und wie Jahwe ihnen zugeschworen hatte. So brachte er sie in große Not. Aber Jahwe ließ Richter erstehen, die erretteten sie aus der Gewalt ihrer Plünderer. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern trieben Abgötterei mit fremden Göttern und warfen sich vor ihnen nieder. Sie waren schnell von dem Weg abgewichen, den ihre Väter gewandelt waren, indem sie den Geboten Jahwes gehorchten, sie handelten nicht so. Wenn ihnen nun Jahwe Richter erstehen ließ, so war Jahwe mit dem Richter und errettete sie während der ganzen Lebenszeit des Richters aus der Gewalt ihrer Feinde. Denn Jahwe fühlte Mitleid infolge ihres Wehklagens über ihre Bedränger und Bedrücker. Wenn aber der Richter starb, so trieben sie es aufs Neue schlimmer als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um sie zu verehren und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie gaben ihr Tun und ihren hartnäckigen Wandel nicht auf. Da entbrannte der Zorn Jahwes über Israel und er sprach, darum weil dieses Volk meine Bundesordnung, die ich ihren Vätern auferlegte, übertreten und meinem Befehle nicht gehorcht hat, so will auch ich ferner keinen einzigen mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tode übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben, um Israel durch sie auf die Probe zu stellen, ob sie auf Jahwes Weg achten, um auf ihm zu wandeln, wie ihre Väter darauf geachtet haben, oder nicht. So ließ Jahwe jene Völker da, ohne sie rasch zu vertreiben, und gab sie nicht in Josuas Gewalt.